بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, in der 86. Frage geht es darum, was ist das Urteil über denjenigen, der sagt, mein Aussprechen des Koran ist erschaffen? Und wieder mal, die Übersetzung ist ein bisschen verwirrend. Er sagt, es ist definitiv nicht erlaubt, diesen Ausdruck zu verwenden in der Feststellung oder Negation. Also ich darf wieder sagen, es ist erlaubt auf jeden Fall, es ist verboten auf jeden Fall. Ich erkläre das gleich, nachdem ich das auch gelesen habe. Denn die Aussprache hat einen gemeinsamen Sinn zwischen dem Aussprechen, was eine Tat des Dieners ist, und dem Ausgesprochen, welches der Koran ist und welches das Wort Allahs ist eigentlich. Wenn gesagt wird, Aussprechen des Koran ist erschaffen, dann umfasst es den zweiten Sinn, welcher zur Ansicht der Jahmiyyah zurückkehrt. Wenn er sagt, das Aussprechen des Koran ist nicht erschaffen, dann umfasst es den ersten Sinn, welcher die Tat des Dieners ist, und die ist eine Bid'ah der Ittihadiyya, auch eine Sekte. Deshalb haben die Wissenschaftler der Altvorderen gesagt, wer sagt, mein Aussprechen des Koran sei erschaffen, der ist ein Jahmi. Und wer sagt, er ist nicht erschaffen, der ist ein Mubtadi', ein Erneuerer. Und deswegen müssen wir ein Tafsil machen, eine detaillierte Aussage bezüglich dessen. Denn wenn wir hier sagen, also wir können nicht komplett sagen, nee, mein Aussprechen vom Koran ist erschaffen, und wir können auch nicht sagen, ist nicht erschaffen, weil die Tat an sich, das, was du tust als Diener, das ist natürlich erschaffen. Aber das, was du aussprichst, die Worte Allahs, sind nicht erschaffen. Wenn wir das so sagen, dann ist das inshallah ta'ala kein Problem. Aber wenn wir nur sagen, ja, wenn ich den Koran lese, dann ist das erschaffen, dann ist das nicht ganz korrekt. Weil dein Aussprechen ist, oder die Tat, die du dahinter machst eben, der Akt des Aussprechens, sogar des Sprechens, das ist deine Sache, das ist erschaffen. Aber die Worte, die dahinter stecken, die da ausgesprochen werden, das sind die Worte Allahs, und die sind nicht erschaffen. Ja, da muss man, das sind, ihr merkt, das sind so Kleinigkeiten, wo eben einige Sekten, die sich dazu sehr mit einem unnötigen Detail beschäftigt haben, in der Irre gegangen sind. Aber wenn wir, aber weil die das gemacht haben und die Gelehrten dann darauf antworten mussten, haben sie diese Sache so dann detailliert angesprochen. Und deswegen sagen wir inshallah ta'ala, mein Lesen, mein Schreiben, alles, was mit mir zu tun hat, das ist erschaffen. Ich bin eine Schöpfung, aber alles, was mit den Worten Allahs zu tun hat, der Koran an sich selbst, das ist nicht erschaffen, inshallah ta'ala, weil das sind die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.